Magazin. Ich möchte hier in der aktuellen Folge vom Magazin Nummer 2 alle herzlich willkommen heißen und bin ja immer gespannt, was da heute so Spannendes auf uns kommt. Neue Themen, neue Feedbacks und so die Übersicht. Gibt es Themen irgendwie aus Berlin, so aus Kreativwirtschaft habe ich was gesehen, ein bisschen Shownotes-Themen und Real Life, also bunte Mischung. Und bevor wir diese Feedbacks mal genau anschauen, sollte man es vielleicht noch die Leute, die dabei sind, alle vorstellen. Da ist doch der MC, ist doch, glaube ich, da. Hallo, ich grüße dich. Und da ist der Bobson Bob dabei. Hallo Thorsten, wie geht's dir? Ja, gut, wenn ich in eurer Runde bin, dann geht's mir immer gut. How are you, wie die Amis sagen. Ja, so ein Standardspruch, ne? Ja. Genau. Und der Rico ist ja auch mit dabei, oder? Guten Abend, mein Herr. Und irgendwie fehlt der Martin, der hat sich aber entschuldigt, der hat wichtige Termine in einer bekannten Stadt in Zürich. Also da wollen wir ihn natürlich nicht irgendwie dran hindern. Bin mal gespannt, was er da vielleicht in Zukunft da zu erzählen hat. Aber wie gesagt, schauen wir uns mal die Kommentare an. Rico, da hat doch der Jan von Abends in der Kreativwirtschaft irgendwelche Infos bei uns auf dem Blog bei PodUnion hinterlassen. Ja, richtig. Er hat uns ein großes Kompliment gemacht. Er fand nämlich, dass die letzte Sendung eine super Sendung, denn so stellt er sich ein gutes Podcast-Magazin vor. Wow. Was uns natürlich riesig freut. Grüße an Jan. Supi, Daumen hoch oder wie man so schön sagt. Das heißt, da haben wir irgendwie alles richtig gemacht. Scheint so zu sein. Aber ich würde sagen, wir können noch besser. Wir können noch besser. Und weiter habe ich noch gesehen, der Christian hat noch irgendwelche Informationen hinterlassen. Ja, er war überrascht, dass wir sein Feedback, das er uns vorletztes Mal gegeben hat, letztes Mal erwähnt haben. Das machen wir natürlich auch dieses Mal wieder. Und er hat gesagt, er wird das eiskalt kopieren für seinen neuen Podcast Papacast, soll der heißen. Da freuen wir uns sehr dafür und du darfst kopieren, natürlich immer unter der Angabe des Urhebers. Ah. Wir machen ja nur Werbung. Okay. Das ist gut. Dann fand er noch, er hat die Links vermisst zu den Podlove Podcaster Workshop, die einzelnen Vorträge. Das ist richtig, da gibt es keine Links dazu, respektive es gibt nur einige Leute, die vorgetragen haben, die haben das in den Patternraum kopiert, andere eben nicht. Und ich denke mir, da gibt es nur eine einzige Lösung. Das nächste Mal dabei sein. Mhm. Gut. Ich werde wohl auch mitkommen das nächste Mal. Unbedingt. Ich bin jetzt so gespannt aufs nächste Mal. Ich war richtig angefixt, wie du das so erzählt hast in der letzten Sendung. Hat sich spannend angehört, ja. Also die. Ja, sehr extrem spannend, ja. Ganze Leute mal kennenlernen. Doch, wieso nicht? Ja, und da war ja auch bei diesem Treffen war ja noch Evita vom Shownotes-Team und die hat ja auch einen Kommentar hinterlassen. Ja, dieser Kommentar, es hat mich natürlich gefreut, dass Evita kommentiert hat, weil wir haben sie ja erwähnt, wegen ihrem Vortrag. Sie hat sich bedankt für die Erwähnung. Allerdings musste sie Martin zuerst darauf aufmerksam machen, auf die Folge. Das hat mich frustriert. Das heißt nämlich, dass sie uns nicht normalerweise zuhört. Und das ist doch frustrierend. Gerade von einer Frau. Wir brauchen doch Frauen. Jetzt hört sie doch effektiv bestimmt jede Folge mit, würde ich sagen. Weil jetzt weiß sie ja, dass es uns gibt und dann ist das ja kein Problem mehr. Du meinst, wir hoffen jetzt auf ihr Feedback. Mal sehen, ob sie es mitbekommen hat. Also pssst, niemand sagen, nur sie darf. Ja, und sonst? Gab es noch irgendwelche Kommentare oder war das alles, was es so gab? Ich habe sonst nichts mitbekommen. Okay, ja, dann würde ich sagen, kann man das hier schließen und schauen doch mal uns bei den entsprechenden Themen, was es da so Spannendes gab. Und da habe ich auch eins gesehen, dieses Geschichtendose, also Ende des Jahres, da ist ja irgendwie so ein bekanntes Fest. Irgendwas war da was mit Weihnachten oder sowas und Jahresende. Und die wollen da so jetzt einen Jahresendfestkalender machen. Das schaut sich oder hört sich ziemlich spannend an. Hat der Emsi eine Information davon? Hast du das Thema genauer angeschaut oder ist das für dich auch neu? Ich habe da nur irgendwas im Wald umhermunkeln hören, natürlich wegen dem Lars, komme aber dann später nochmal dazu wegen dem Pottwichteln. Aber nee, ich selbst habe da jetzt ehrlich gesagt, weiß da noch nichts. Wer weiß denn sonst noch irgendwas? Also ich habe das auch nur so irgendwie gehört, Buschtrommeln lässt grüßen, aber sonst keine Information. Ja, es geht also darum, dass Lars von Geschichten aus der Dose eine Aktion macht, eben diesen Jahresendfestkalender, und das finde ich sehr originell, und nicht einfach Weihnachtskalender, sondern Jahresendfestkalender. Das heißt nämlich, vom 1. Dezember bis Ende Monat, also Ende Dezember bis Ende Jahr, gibt es jeden Tag eine kleine Geschichte. Und da haben verschiedene Leute Autoren mitgeschrieben, auch vertont etc. Also da gibt es jeden Tag ein kleines Geschichtchen. Aus jedem Genre oder ist das irgendwie eine bestimmte Richtung? Soweit ich das verstanden habe, kommt das kreuz und quer, je nachdem, was da reinkommt. Bunt gemischt, wie schön. Ja. Und er hat schon ein bisschen angeklungen, wer da alles dabei ist, dürfen wir aber noch nicht sagen. Also es sind doch einige sehr bekannte Podcaster haben da mitgearbeitet. Man darf also gespannt sein. Ja, supi. Also das heißt, da ist dann nicht Schokolade oder Schoki, wie die Schweizer sagen, irgendwie aktiv, sondern dann richtig Futter für die Ohren. Das ist super. Und da freuen sich bestimmt die Hörer auch. Aber jetzt habe ich hier irgendwie noch ein weiteres Thema. Irgendwie, da ist schon wieder Jan von der Partie. Also der ist fleißig in der Szene, auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn hier. Also irgendwie gab's ja oder gibt's ja dieses Auphonic. Und das ist ja dieses Tool, wo die ganzen Podcaster eigentlich alle kennen sollten, um seine Soundqualität zu verbessern. Und die haben anscheinend noch ein bisschen Werbebedarf. Und deswegen hat er so einen schönen, tollen Banner da zusammengebaut und auf seiner Seite zur Verfügung gestellt. Also, MC, findest du das eigentlich gut zur Werbung, dass das ein bisschen breiter getreten wird, was Sound angeht, dass die Podcasts besser werden? Oder findest du, das braucht man eigentlich gar nicht? Die sind alle gut. Also ich denke, vor allen Dingen Auphonic hat es bitter nötig, einfach mal ein bisschen Werbung zu bekommen. Natürlich macht ein Podcast erst den Podcast aus, wenn auch der Gegenüber den Podcast hören kann. Und ich denke, Auphonic hat es möglich gemacht, dass viele Leute über Audiotechnik nicht weiter nachdenken müssen oder zumindest ihren Workflow sehr, sehr einfach halten können. Und ja, also ich finde es generell eine gute Sache, dass der Jan von der Kreativwirtschaft sich da mal hingesetzt hat und mal ein paar Banner zurechtgebastelt hat. Ist eine gute Sache, denke ich mal, weil das Tool ist wirklich wunderprächtig und es funktioniert tadellos. 24 Stunden am Tag, selbst wenn man nachts mal was produziert. Und es ist gratis, also sollte man das schon supporten, finde ich. Also ich gelobe eins, ich werde jetzt gleich, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, das in meine Widgets eintragen oder ein Widget erstellen und das eben noch machen. Also ich finde das grandios. Also ich denke, man muss ein bisschen den Background auch noch kennen, weil Auphonic wurde ja finanziert eigentlich von der Steiermark. Also die haben da ein Fördergeld bekommen und das ist jetzt ausgelaufen. Das heißt, Auphonic muss jetzt sehen, wie das Geld reinkommt. Jetzt sind sie aber leider mit ihrem Geschäftsmodell noch nicht ganz da, wo sie professionelle, also die Idee ist ja eigentlich, dass Leute, die einen Bedarf haben, um diese Audiodienstleistung zu nehmen, wie zum Beispiel irgendwelche Anbieter von Kongressen oder so irgendetwas, dass die Auphonic nutzen können, um große Mengen von Audiodaten zu optimieren. Und das wäre eigentlich das Geschäftsmodell, aber sie sind im Moment noch nicht so weit. Das ist ja auch der Grund, wieso dass es in absehbarer Zeit eine Desktop-Version geben wird von Auphonic, die man kaufen kann, also die ist nicht gratis. Und dann kann man einfach das Gleiche, was man online kann, auch auf dem Desktop machen. Das macht vor allem aus diesem Grund Sinn, weil zum Beispiel gerade Firmen Audio-Files nicht unbedingt irgendwie ins Netz raufladen wollen, um es dort zu optimieren und wieder zurückzunehmen, weil unter Umständen in diesen Audio-Files halt Informationen drin sind, die halt nicht optimal sind. Richtig. Und aber auch diese Software muss zuerst geschrieben werden etc. Also Auphonic braucht Geld. Und da ist auch Jan, auf die also die Diskussion hatten wir auch in Berlin mit Georg zusammen von Auphonic, dass wir eigentlich relativ enttäuscht sind von sehr vielen Podcastern, jetzt in diesem Fall, die alle möglichen Dienste brauchen und noch nicht mal bereit sind, das irgendwie zu bewerben. Und das finde ich doch relativ tragisch. Und darum fand ihm Jan, er macht ein paar schöne Logos, dass man die eben einbauen kann, weil das macht Werbung. Und natürlich, das hat man vielleicht auch gesehen, Auphonic hat jetzt diverse Möglichkeiten geschaffen zu spenden, dass wir spenden können, unter anderem sogar mit Bitcoin. Also eine gute Möglichkeit, Bitcoins loszuwerden. Mhm. Also ich denke, es ist eine ganz wichtige Geschichte, dass auch alle Podcaster aufhören mit ihrer Gratis-Mentalität, sondern es ist ja gut, dass so viel Dienstleistungen gratis angeboten werden, aber jede Dienstleistung dahinter steckt sehr viel Arbeit und deshalb unbedingt der Aufruf, das, was ihr nutzt, bewirbt es wenigstens. Ist es nicht eigentlich generell so, dass das alte Thema mit kostenloser Software oder mit kostenlosen Dienstanbietungen vor allen Dingen, also ich will auch mal Real Life Radio mit reinnehmen, ist ja auch ein kostenloser Dienst und viele machen kostenlose Dienste in den Bereichen. Ich finde es immer schwierig, wenn man einen Dienst hat, statt einfach sein Podcast, der kostenlos eben ist, weil ich denke, mit der Finanzierung ist es immer ganz schön schlecht. Mhm. Jetzt hätte ich trotzdem noch die Frage, weiß denn der Georg von den Logos? Ja, das ist mit Georg abgesprochen. Na, das ist gut, weil sonst wäre das ja ein bisschen ein Problem. Das ist in Zusammenarbeit mit Georg entstanden. Jetzt wäre halt die Frage, ich habe es mir jetzt noch nicht angeschaut, da kannst du sicherlich selber gleich sofort sagen, ja, ist so. Gibt es dann jetzt die Logos, die der Jan gemacht hat, denn schon im Blog? Ja. Wie meinst du im Blog? Bei Auphonic oder, mhm, oder wo? Ja, die gibt's bei Auphonic auch, kann aber eben auch bei Jan direkt runtergeladen werden, weil es wird einige Zeit gehen und Auphonic baut auch noch seine Seiten ein bisschen um etc. Also ja, wo ihr es runterladen ist egal, ihr könnt die Logos und Banners etc. einzeln runterladen oder es gibt auch ein ZIP-File, wo alle Versionen drin sind. Der Link ist in den Shownotes drin. Genau. Oder einfach mal im Podcast erwähnen, wenn man es denn mit Auphonic verbessert. Klar. Und ich denke mir eben auch was richtig, was MC angesagt hat. Das ist jetzt einfach speziell auf Auphonic, aber es gibt diverse Dienste, die wir auch nutzen, die genauso erwähnt, respektiv beworben werden könnten. Ja, man kann natürlich auch diesen Dienst flattern. Also wenn ich irgendwelche eine Produktion hochjage in Auphonic und dann ihre Dienste leiste, dann spende ich immer wieder irgendwie per Flatter dort einfach was, weil ich finde, es einfach eine faire Sache. Richtig. Das ist gratis und das. Man muss immer daran denken, was würde geschehen, wenn es Auphonic nicht gäbe. Eben, dann wird. Ich weiß auch gar nicht so sehr, ob das Flatter überhaupt ausreicht. Weil wird wahrscheinlich knapp. Was fällt da jetzt direkt ab? Ja, auch wenn das viele Leute flattern, die lustige Zahl, die da in diesem Flatter Icon dann immer drin ist, das sieht natürlich relativ hoch aus, aber was fällt dann am Ende ab? Und für so einen Dienst und die Infrastruktur, die immer dahinter läuft. Und so viel werden es gar nicht sein bei Auphonic, die flattern. Aus dem Grund heraus, wer braucht Auphonic direkt, nämlich der Podcaster, aber nicht die Hörer. Und das macht nicht die Masse aus. Ja, das stimmt, ja. Aber trotzdem, das sind da einige Flatter-Klicks zustande gekommen und ich denke mal, wenn das mehr Leute machen, vielleicht auch die Podcast-Hörer, das wäre natürlich eine feine Sache, weil die wissen dann, dass sie einfach eine gute Qualität kriegen. Mhm. Und wenn das der Podcaster ihnen halt mitgibt, dann könnte sich das vielleicht drum sprechen. Wer weiß. Weil auch der Hörer konsumiert ja etwas gratis. Und wenn der Podcaster nichts dafür will, auch den darf man natürlich flattern, selbstverständlich. Aber auch die ganzen Dienstleistungen, die er braucht, um das eben in einer hohen Qualität anbieten zu können, auch die darf man flattern. Als Hörer. Mhm. Falls der Georg mal zuhört, ich bin nämlich sehr daran interessiert, das für einen Musikbereich zu nutzen, quasi die Software. Da würde ich ganz gerne mal wissen, was er so im Bereich Mastering zu sagen hat und mehrere Channel Strips und so weiter. Ich denke, da hat er ja auch schon mal ein bisschen was angesprochen gehabt. Falls er zuhört, kann er ja vielleicht mal einen Kommentar absetzen. Macht er bestimmt. Tja. Macht er bestimmt. Ja gut, weil du vorhin eben nochmal dieses Real-Life-Radio angesprochen hast. Das ist ja im Prinzip auch so eine Geschichte, Werbung lässt grüßen. Das ist ja da, funktioniert, hat mehrere Themen-Channels und die wenigsten kennen es irgendwie. Also da fehlt auch ein bisschen Werbung, finde ich. Oder? Ja, da hat sich sogar der Lars, der da auch mit bei ist, schon so ein bisschen drum gekümmert. Da wird es oder hat schon sehr, sehr viele Leute dazu aufgerufen, eben einfach einen kleinen eigenen Werbeschnippel zu produzieren und diese eben, die es möglich machen sollen, eben Hörerspenden einzunehmen und sich damit eben rückzufinanzieren, weil Real Life Radio ist natürlich auch eine große Infrastruktur und wächst und muss natürlich auch weiterhin programmiert werden. Ja, und braucht natürlich auch die Hilfe von Podcastern, um vielleicht mal ein paar Werbespots einzuspielen und das Ganze eben zu finanzieren. Soweit ich weiß, gibt's ja auch die Pottwichtel-Aktion, die soll ja da auch mitlaufen. Was wisst ihr jetzt schon so ein bisschen darüber? Also die Pottwichtel-Aktion ist am letzten Donnerstag gelaufen. Da hat Lars einen ganzen Tag lang, also von 6.10 Uhr weg bis 19.15 Uhr durchgehend sämtliche Folgen gebracht, die im 2012 gewichtelt wurden. War witzig. War sehr unterhaltsam. Und die Spots, die von Herr von Speck gemacht wurden und online gestellt wurden, also ich habe mich schief gelacht. Ich fand das die unterhaltsamsten Werbespots, die ich schon lange gehört habe. Also ein Muss zum Reinhören. Weltklasse. Also wie lange gibt's eigentlich dieses Real Life Radio eigentlich schon? Ich habe das nicht so extrem lang auf dem Schirm. Ich glaube, also ich habe das halt irgendwie ein Jahr irgendwie bemerkt, aber vorher war das mir nicht irgendwie aufgefallen. Wie lange gibt's es schon? Wisst ihr das? Gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, wenn sie angefangen haben. Also das hat man irgendwie nicht bemerkt. Also ich habe dann irgendwie durch einen guten Podcaster, der mich da mal drauf angesprochen hat, gesagt, ob ich denn da auch schon drin bin. Und dachte ich, was meint er denn? Kenne ich gar nicht. Und ich fand es eigentlich richtig toll. Deswegen Spots anhören, weiterverbreiten, das ist, denke ich mal, eine super Sache. Also es gibt so einen Podcast auf der Podunion, der hat mal Markus und Stefan von Real Life Radio interviewt und dort haben sie das sicher gesagt, wie lange es das die schon gibt. Könnte man dort nachhören. Okay. Aber ich glaube, es war der Magazin-Podcast. Ah, okay. Also es war noch die A-Seite quasi. Nicht die B-Seite. Aber das heißt, wenn du jetzt A sagst, musst du ja auch B sagen. Das haben ja andere auch getan, weil die haben sich dieses Real-Life-Radio mal angeschaut und haben gedacht, okay, dann machen wir jetzt die B-Seite. Ob die jetzt dann besser oder schlechter ist, ist die andere Sache. Aber Podcast.de, die machen ja jetzt auch Radio, oder Rico? Das ist doch. Ja, das ist, wurde ich auch via Twitter darauf aufmerksam gemacht. Also Podcaster.de hat so eine Art, also ein Channel so quasi gemacht, wo permanent so alle 5 Minuten fallen dort neue Folgen rein. So die Top-Folgen von Podcaster.de die dort am meisten gehört werden oder runtergeladen werden. Das kleine Problem dahinter ist, dass ich habe mir das jetzt in den letzten zwei Wochen, bin ich da ein paar Mal vorbeigegangen und habe mir das angeschaut. Also es gibt mehrere Sachen, die ich nicht noch ein wenig suboptimal finde. Einerseits, in seiner Top-10-Bewertung sind natürlich auch alle Zweitverwerter drin. Und jetzt ist klar, was passiert. Ja, zu 95% sind Zweitverwerter-Sendungen, die da kommen. Und Zweitverwerter-Sendungen muss ich jetzt nicht über so einen Kanal hören, weil die kann ich ja direkt hören. Weil ja, das ist mal das eine Problem. Das zweite Problem ist, es ist wirklich rein nur über das Web zu hören. Und ab und zu gibt es da Podcasts drin, die eben nicht in MP3 produzieren, sondern M4A oder OGG oder sonst irgendwas. Und dann bekommt der Webbrowser ein Problem. Und das löst dann das aus. Also da kommt die eine Folge läuft und dann kommt die nächste, die eben in irgendeinem so Format ist, was der Webplayer nicht abspielen kann. Dann hört das Ding einfach auf während dieser Zeit. Und dann steht einfach, dieses Format ist nicht unterstützt und dann musst du warten, bis es fertig ist oder überspringen. Okay. Und gerade bei einem Radio finde ich, also ups, wäre es für mich wichtig, dass es einfach fortlaufend ist, oder? Und ja. Denen fehlt ein Underground-Channel auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist es der Underground-Channel. Das ist dann die Stille, weißt? Die Stille, die dann kommt, das ist der Underground-Channel. Ich finde es grundsätzlich aber gut, dass es mehr solche Webradios in dieser Art, also Richtung Podcasts gibt. Auch wenn der von podcast.de noch nicht ganz optimal ist. Aber es hat ja jeder das Recht, sich weiterzuentwickeln. Und ich bin sicher, dass es da in die richtige Richtung geht, sobald Fabio wieder ein bisschen Zeit hat. Sie haben ja erst vor wenigen Tagen angefangen. Also ich denke mal, ja. Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Und wenn es Konkurrenz gibt, why not, oder? Ja. Tja. Ich sag mal dazu weniger. Du hältst dich noch bedeckt. Naja. Du hoffst auf Besserung. Nee, ich hoffe eigentlich gar nicht so sehr auf Besserung, weil ich gar nicht auf Besserung glaube tatsächlich, aber naja. Also sich zurückzulehnen und zu schauen, eben was andere machen und wie es Real Life Radio macht oder auch Xenem und so. Ja, also letzten Endes ist es ein reines Geschäft für Podcast. Meines Erachtens jedenfalls, so wie ich das sehe. Und ich glaube da jetzt nicht, dass da wirklich sich sehr, sehr viel ändert. Ich finde es eigentlich mehr oder minder eine Frechheit. Aber das ist meine Meinung. Ja, die Frage ist, wie viel Hörer, dass er damit bekommt. Stimmt. Im Endeffekt, oder? Ja. Wie gesagt, also es ist halt so ein Zurücklehnen und schauen, was andere machen und dann einfach gnadenloses Kopieren. Ja. Der normale Podcaster hat hier eh nichts von. Ist jedenfalls so meine Meinung. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also ist, denke ich mal, ein guter, also ein Anfang, ob der dann gut, besser oder noch, keine Ahnung, das wird sich dann rausstellen, denke ich mal. Aber da tut sich was. Und das Gleiche kannst du ja auch sagen, was schlecht mal aussah, kann sich ja auch verbessern. Also Stichwort PodWG. Da hast du ja geholfen, MC, dass da dieses Design deutlich besser wird jetzt oder wurde als früher, oder? Naja, die Idee war eben einfach, diese ganze Sachen so ein bisschen abzuspecken und da habe ich mich einfach mal mit den Riden so ein bisschen hingesetzt und mal ein bisschen drüber geplaudert, was man so machen kann, logotechnisch und so weiter. Und naja, es sollte einfach ein bisschen abgespeckter sein, muss jetzt nicht unbedingt so ein WordPress dahinter laufen, weil wenigstens sind ja die Ideen oder die Infos wichtig. Es ist sicherlich noch nicht das Ende, aber es soll sich auf jeden Fall so ein bisschen was ändern. Und ja. Das ist so gut. Also ich denke mal, wenn die Seite professionell ausschaut, und das tut sie ja jetzt, dann ist das, denke ich mal, nach außen eine gute Werbung. Und das zieht vielleicht dann andere Leute auch an, zu sagen, wir produzieren dann in der PodWG andere Podcasts. Ja, eben, also Rico wird da sicherlich mehr dazu sagen können. Es war ja so von Anfang an ja auch so ein bisschen geplant. Und wenn man natürlich so eine graue Seite hat, wo jetzt nicht so viel passiert, ist natürlich auch eine Content-Sache, ist natürlich auch nicht perfekt und hin und her und müssen wir mal gucken und so weiter. Aber wenn man nur so die graue Seite hat, das sah so ein bisschen, man konnte sich nicht so ganz so viel vorstellen mit der Pod-WG. Ob man das jetzt kann, weiß ich nicht, aber da muss sicherlich auch noch ein bisschen was passieren. Aber man muss jetzt dafür nicht so ein fettes WordPress hinschmeißen. Eben. Wer produziert denn eigentlich hier in der Runde bei uns in der Pod-WG seine privaten Podcasts? Daumen hoch oder so? Naja, privat jetzt nicht, aber mit dem Ratinger sind wir natürlich da, ne? Eben, genau. Und du mit deinen Podcasts selber? Nein, ich mach das ja immer alleine. Du machst es immer alleine. Also eine Folge habe ich produziert mit dem Raiden zusammen und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Auf jeden Fall, das haben wir auch mit einer Pod-WG gemacht. Ja. Aber ich habe an dem Design ein bisschen was auszusetzen, denn unser Sofa, das war noch nie so sauber, wie es da auf dem Bild ist. Ja, wir haben aufgeräumt. Aber du weißt ja, die Werbung schaut immer perfekt aus, oder? In TV und so. Also da ist ja alles die Superheide, heile Welt. Also das ist irgendwie nicht so, wie es wirklich ist. Ja, aber es ist auch wirklich schön geworden. Also Jörg, jetzt weißt du, wie es aussehen könnte. Eben. Ja, wie es sein sollte, das ist sowieso klar, aber das werden wir wohl nicht erreichen. Aber es ist ein Ansporn zu sagen, jetzt könnte ich endlich mal die Chips-Tüte da vom Sofa nehmen, dass das mal ordentlich ausschaut. Ja, es sieht ordentlicher aus, aber bei uns ist es doch gemütlicher, finde ich noch. Stimmt. Wie oft produzierst du eigentlich deinen Bobson-Pop-Podcast? Zurzeit weniger. Also ich bin jetzt höchstens also zweimal die Woche. Und eine Zeit lang habe ich mal jeden zweiten Tag was gemacht. Tja, und ich hoffe, dass es wieder mehr wird. Und das ist ja eigentlich so ein Audioblog, kann man sagen, oder? Was du da machst eigentlich. Ja, genau. Das ist ein Audioblog. Ist jetzt Der Rico hat nämlich erzählt, dass jetzt der Dirk Deimke, der will ja jetzt auch vom Daimhard, der will jetzt auch so ein Audioblog-Dingsbums da irgendwie machen. Also das ist irgendwie voll trendy, oder? Ein neuer Kollege, ja? Ja, also Rico hat das behauptet. Stimmt es, Rico? Ja, ich habe das auf seinem Blog gelesen, dass er mit dem Gedanken spielt, auch ein Audioblog zu eröffnen, weil Audioblogs sind im Trend. Ich finde es eine gute Idee, weil ich höre Dirk sehr gerne zu. Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass es kein reiner Linux-Audioblog wird, weil für das haben wir Daimhard und das ist dort sehr gut. Aber was mich natürlich auch ein bisschen interessieren würde, ist so, ja, das Berufsleben vor allem von Dirk sonst. Ich weiß nicht, was er da alles erzählen darf, aber sicher auch einige Erfahrungen und so weiter. Und das würde mich sehr interessieren. Und ja, ich finde es sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt, wenn er anfängt. Und er überlegt sich im Moment über Firz zu gehen. Von Christian Ach, aus der Hörsumme. Das dachte ich jetzt gerade, dass diese Reaktion kommt. Ja, ich bin gespannt, wie er das macht und was seine Idee oder seine Impression ist für von Firz, von Christian. Ja, im Sinne der Sendung habe ich mich natürlich auch mal mit den Firz auseinandergesetzt, welches ich ja schon länger geplant hatte, das mal zu installieren. Aber nichtsdestotrotz geht das relativ einfach. Einfach runterladen, FTP-Server, Domain, bla bla bla, dann fällt das gleich raus. Muss man nur noch ein paar Sachen in so einer Datei, nämlich in so einer Feed-Config machen. Und dann ist das auch okay. Und dann läuft das auch schon. Und dafür vielen Dank erstmal. Das ist richtig lustig und funktioniert auch richtig dufte. Und die Anleitung, die ist recht lustig geschrieben, aber ein bisschen unübersichtlich noch. Aber da wird sicherlich noch was geben. Außerdem habe ich da noch so einen kleinen Interpreterfehler gefunden gehabt, welches ich mir dann anhand einer Anleitung quasi auf meinem Server gemacht habe und dann mit einem Pull-Request quasi mir das Ganze ich habe quasi den Fehler einfach radikal aus dem Markdown-Framework quasi herausgelöscht. Das fand dann der Christian wahrscheinlich nicht so lustig. Der hat es aber heute sofort gefixt, weil ich hatte da gar keine Zeit, nochmal danach zu gucken. Das wollte ich eigentlich machen, aber jetzt geht's. So, deshalb tolles Dings, tolles Fürz und vielen Dank an Christian, du kriegst einen Eintrag. Ein Bienchen ins Moody-Heft, ja. Also du meinst, es lohnt sich mal anzuschauen. Ich habe das auch gesehen, aber habe bis jetzt immer so einen großen Bogen drum gemacht, weil ich nicht wusste, und so soll ich. Aber du meinst, das sollte man sich mal so anschauen. Ja, also es geht halt jetzt nicht darum, dass du dir jetzt so einen Block drauf zwirbelst, so mit 1000 irgendwelchen Seiten und allen Schnickschnack und Haufen Kram. Du kannst natürlich auch so Seiten erstellen. Ich schmeiß da einfach in so einen Ordner rein, schreibst dann so ein bisschen Markdown-Zeugs rein, da fällt das dann so raus. Das ist eigentlich ganz easy, ne? Und ansonsten geht's halt so ein bisschen auch im Bereich Workflow von Auphonic, dass du da eben einfach so die Episode hinschmeißt, eben das Format nutzt und eigentlich geht's nur um den Feed generell vom Aufbau her. Das heißt, da wird ein Feed generiert und der Feed wird einfach ausgelesen mit den Metainformationen, die du da reingeschmissen hast, die von Auphonic auch rausfallen letzten Endes. Und dafür wird dann auch nochmal zusätzlich eine Webseite automatisch eben erstellt. Brauchst halt nur die Episode und eine Datei. Und das war's dann. Also wirklich. Das heißt, also man braucht keinen WordPress. SQL-Datenbank brauchst du auch nicht, oder? Das ist Flat-File quasi dann. Okay. Also das ist doch eigentlich für jemand, der komplett von der Sache keine Ahnung hat, eine feine Sache. Also kein WordPress-Installation, keine Probleme. Es funktioniert einfach. Ja, genau. Genau. Also was du eben halt wissen musst, ist, wie du deinen FTP-Account einrichtest für Auphonic. Und hast du nicht gesehen, dass du eben die Episoden bei Auphonic eben hochlädst? Dann gibst du die ganzen Metadaten ein, tritratrullala, diesen ganzen Quack. Dann fällt dann eben letzten Endes da so eine Datei raus. Das wird automatisch auf deinen Server draufgeschmissen. Und dann liest eben der Datfirz oder der Firz oder keine Ahnung wie, liest das dann aus und generiert eben eine Webseite. Und dann kannst du dann den Podcast hochladen und dann funktioniert es. Und wenn du Glück hast und irgendwie es gibt keine technischen Probleme, können die anderen das auch anhören. Also weil momentan, habt ihr das mitgekriegt? Also so, dass gewisse Podcasts momentan nicht mehr hörbar sind? Also irgendwie Bobs und Bob, du hast vorhin irgendwas erzählt. Panik, Krise und so. Ja, ich fand das ganz komisch, so einige Podcasts, ich dachte erst, das liegt an meinem Instacast, konnte ich nicht runterladen, da war irgendwie immer ein Fehler, dass er das nicht laden konnte oder hat es einfach abgebrochen und ja, das war für mich erstmal ein Buch mit 7 Siegeln, bis ich zu euch kam, ihr wusstet natürlich die Lösung. Ja, eine Lösung, aber Christian von der Hörsuppe hat eine vorgeschlagen. Also kurz zur Vorgeschichte. Letzte Woche ist von einem großen Podhoster der Hauptserver abgerauscht und der steht jetzt seit über einer Woche, gibt es da Probleme. Zum Teil ist er wieder erreichbar, dann ist er wieder nicht erreichbar, dann sind nur Teile davon erreichbar etc. Und das hatte zur Folge, dass einige Podcasts im Moment nicht abrufbar sind. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Und da sind wir einfach schon wieder bei Christian von der Hörsuppe, der hatte da eine Idee und dachte, wäre es nicht möglich, eine Podcaster-Krisenkasse zu eröffnen? Da geht es eigentlich weniger um die Kasse, sondern mehr, wie könnte man diese Krise umgehen? Und er hat mal so einfach mit dem Gedanken gespielt, man könnte eine Art Backup-System machen. Jetzt, wir wollen nicht zu technisch detailliert werden, also nicht ein wirkliches Backup von allen Daten, sondern über ein DNS und so weiter und so fort. Und er hat einfach mal so ein Gedankenspiel mit dem Ganzen gemacht. Wie könnte man das machen, falls das wieder mal passiert? Es geht ja nicht nur um den Podhoster, sondern ja, auch bei uns kann mal irgendwie der Hoster ausfallen oder irgendwas schief gehen oder das WordPress verschwindet oder was immer. Es kann 1000 Sachen machen. Und Christian hat sich eben darum überlegt, wäre da so etwas möglich zu machen und hat da einen Blogbeitrag geschrieben. Okay. Und dieser Blogbeitrag hat einiges ausgelöst, nämlich eine Riesendiskussion. Einerseits die technische, die kann ich nur teilweise folgen, weil so gut kenne ich mich auch nicht aus. Einige Dinge finde ich sehr logisch und sehr interessant und auch machbar. Also gewisse Ansätze. Die andere Diskussion, und die fand ich eigentlich ziemlich komisch, war nämlich die Finanzdiskussion. Weil Christian hat so ein Modell aufgemacht und hat gesagt, ja okay, also für einen durchschnittlichen Podcast, wir brauchen einen Root-Server, so und so viele Podcaster drauf und so weiter und so fort. Und das würde etwa heißen 50 Cent pro Podcast pro Monat. Mhm. Als Backup-Lösung. Und dann ging die Und dann ging die große Schreierei los. Nein, das zahlt niemand und bla bla und. Ich zahle das sofort. Ich dachte auch, also bitte, von was reden wir hier? Aber du kennst die Diskussionen bei WhatsApp. Was kostet WhatsApp im Jahr, ne? Ja. Weil ich einfach finde, ja, also ich bin überzeugt, dass es Podcaster gibt, die das zahlen wollen, weil wir wissen alle, was das bedeutet, wenn du irgendwie so eine Woche, zwei Wochen lang nicht online bist. Mhm. Das kann passieren. Und was andere Backup-Möglichkeiten, wie zeitlich aufwendig das ist, das sauber zu backuppen und im Notfall wieder zurückzuspielen zu können. Also von der es ist ein technisches Problem. Es ist nicht ganz so einfach, dass wenn ein Hosting runtergeht, dass das schnell umgeschaltet werden kann und so weiter. Das ist technisch tricky, aber das ist mal die eine Seite. Aber also für das würde ich, also pro Jahr, wir reden hier um rund 10, 20 Euro pro Jahr. Hm. Also das, Leute. Das ist ja nix. Das ist eine lächerliche Diskussion. Das ist nix. Und ich fand das einfach eine sehr spannende Idee grundsätzlich. Jetzt inzwischen wird die ganze Idee aber auch schon wieder ausgebaut und man könnte da ein Content Delivery Network mit einbauen und. Also ich bin einfach gespannt, wo das Ganze hinführt und ob es überhaupt zu irgendetwas führt. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, mich hat jetzt das ganze Problem dieses Podhosts wieder sehr davon überzeugt. Ich gehe nicht zu einem Podhoster. Also du hostet selber. Selber. Mhm. Mach meine Backups vorerst auch selber, bis die Krisenkasse existiert. Auch dann werde ich noch selbst backuppen und so weiter und so fort. Aber da habe ich wenigstens noch eine zweite Möglichkeit, dass notfallmäßig trotzdem noch da bin. Also ich hatte in meinem Instacast alleine gestern 3 Folgen, die ich nicht laden konnte. Von wie viel Folgen? Und das ist, ich hatte gestern, ich glaube, 7 Folgen. Hm, das ist viel. Also es ist fast die Hälfte. Ja, also ganz schlimm finde ich sowas. Ja. Und vor allem, es gibt diverse Hörer, die irgendwo das paar Mal ausprobieren, die den nicht mehr haben. Und es gibt so komische Hörer, mir ein Rätsel, wieso, aber es gibt so Hörer, die werfen diese Podcast einfach aus ihrem Podcatcher raus. Weil sie denken, ja, die gibt's nicht mehr. Das gibt's. Und das ist eine Katastrophe für einen Podcast. Ja, aber ich meine, ein Podcaster hat ja auch mal das Recht, mal 4 oder 5 Tage mal irgendwas nicht zu senden. Also ich finde das irgendwie ein bisschen gackel. Gebe ich dir absolut recht. Aber die Hörer reagieren leider anders. Ist leider so. Und umso öfter, dass ein Podcast kommt, umso schwieriger ist dein Ausfall. Das stimmt. Ich finde, das ist so schlimm, weil es ist gratis, du kriegst es übers Internet, die Leute erwarten, dass es kommt. Es ist irgendwie, da ist schon extremer Druck dahinter. Und das ist irgendwie eigentlich nicht so toll. Aber das heißt, alle sollten sich dann der PKK anschließen. Genau. Okay, Informationen auf der Hörsuppe kann man nachlesen oder bei uns in den Shownotes. Und dann ist das, denke ich mal, die Zukunft der Podcast-Backups gesichert, hoffentlich. Eine Sache frage ich mich aber noch. Ja. Wie viele Projekte möchte Christian denn eigentlich noch umsetzen? Alles. Er ist aktiv. Wir müssen uns einfach irgendwann mal Sorgen machen um Ben. Nee, aber vielleicht noch zu diesem Thema ganz kurz. Liebe Hörer, wenn ihr zu diesem Thema, also zu der Podcast der Krisenkasse kommentieren wollt, macht das bitte auf dem Hörsuppenblog, damit dort gemeinsam diskutiert wird über das Thema und nicht auf 10 verschiedenen Plattformen. Es ist einfach viel spannender, wenn man eine gesamte Diskussion zusammen hat. Über alle anderen Themen dürft ihr natürlich selbstverständlich bei uns kommentieren. Auf jeden Fall. Also du meinst, aber wenn du sagst, er hat so viele Projekte, dann dieses aktuelle Trendthema da, was Rico mal da reingeschrieben hat hier in den Informationszettel, Trends bezüglich massiv Open Online Kurse. Also ich habe da auch schon Informationen gehabt, das ging über Storytelling, was ich da hatte. Also ob das das gleiche ist, Rico, das war bei dir was anderes. Keine Ahnung, aber das geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Aus dem Grund heraus, es ist, also im Moment kommen unheimlich viele Firmen, Hochschulen, Universitäten etc. mit Online-Kursen auf den Markt. Und die sind nicht mehr wie früher, so irgendwie komische Webseiten, wo man irgendetwas anklicken muss und so weiter. Also diese furchtbaren Dinge, so diese Online, ja, furchtbar, sondern das sind immer mehr Video- und Audio-Podcasts, die von Professoren, Dozenten etc. gemacht sind. Und das sind also nicht irgendwelche Nonsenskurse, sondern es ist möglich, über solche Kurse also diverse Bachelor- oder sogar Master-Abschlüsse zu machen. Ich bin ja auch auf dem Schulbereich tätig und das war ursprünglich ein Trend in Amerika und der schwappt jetzt in massivster Weise auf Europa rüber. Ich weiß jetzt zum Beispiel, in der Schweiz sind 4 Schulen daran, intensiv zu produzieren, dass gerade Grundkurse, Einsteigerkurse etc. und ich rede jetzt hier nicht irgendwie von freier Hochschule oder sonst irgendwas, sondern da geht es eben auch Einsteigerkurse für irgendein Bachelorstudium oder so irgendetwas, dass das online produziert wird, dass die Leute, die so einen Lehrgang besuchen wollen, zuerst einen Online-Kurs mitmachen müssen und das mit einer Prüfung abschließen, damit sie überhaupt in den weiteren Kurs, also ins Studium zugelassen werden. Und da ist vor allem, ich finde das ein sehr spannender Trend. Jetzt als Lehrer natürlich weniger, aber als Podcaster finde ich das natürlich unheimlich spannend, weil im Moment sind die ganzen Hochschulen und Firmen etc. suchen krampfhaft Leute, die Erfahrung haben auf Podcasting. Und das ist spannend wiederum für uns. Und gleichzeitig eben auch die Hörer, weil das, ich habe doch einige Kurse gesehen, wo man sich einschreibt und dann bekommt man einen RSS-Feed, wo man sich dann eben die Video- oder Audioblogs, also Beiträge runterladen kann. Man kann sich doch das dann auch so vorstellen, dass es eigentlich die freie oder offene Variante von Apple iTunes U ist. Ja, nur dass das nie funktioniert hat. Aber die Idee ist, das ist geht in die Richtung. Nur jetzt brauchbar, bei Apple weniger. Aber ja. Und vor allem ich habe natürlich aus beruflichen Interessen natürlich beobachte ich diesen Markt ein wenig. Und sehr interessant fand ich die Firma Inversity. Die hat jetzt 24 Kurse für den Herbst, also Lehrgänge für den Herbst freigeschaltet. Das meiste davon ist gratis. Und das sind sehr spannende Themen. Also da gibt es alles Mögliche von Web-Engineering über Marketing, Betriebswirtschaft, Mathematik, Social Entrepreneurship, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, Algorithmen und Datenstrukturen, Anatomie, Agrarmanagement, Architektur und ganz vieles mehr. Also da gibt es für jeden irgendetwas. Wie finanziert sich denn sowas? Also du sagtest jetzt gerade, es ist wohl ein Teil kostenlos. Das ist so quasi ein Einstiegskurs, den du aber mit einer Prüfung abschließen kannst. Also du hast nachher ein Papier in der Hand. Wenn du dann aber weitermachen willst, dann musst du das der kostet dann was. Okay. Jetzt bei Inversity. Aber ich finde das ideal ich will jetzt zum Beispiel nicht unbedingt Mathematik studieren, aber da mal reinzuhören, wie das ist und so weiter, das finde ich jetzt ganz witzig. Ja? Was ist jetzt, also ich muss mal mal wieder blöd reinmachen, weil ich bin ja selber auch Instrumentalerziehungslehrer gewesen und habe einfach festgestellt, viele Leute machen das zum Beispiel in YouTube oder sowas. Und das ist auch sicherlich interessant und man kann da sicherlich auch ein bisschen was reingucken und so weiter. Und die Idee mit den Videos, die ist ja nun auch nicht neu, die gibt's seit eh und je. Und auch im Audiobereich, was ich mir jetzt vorstelle, und da bin ich sehr, sehr kritisch dran, ich kann ein Diplom machen, ich kann ein Zertifikat bekommen und hier geht man so ein bisschen den Weg zu sagen, ich möchte die Information als Output einfacher rüberbringen. Ne? Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe immer viele, viele Lehrer, die haben das mal irgendwie gelernt, die sind aber keine Lehrer. Das heißt, sie haben zwar den Input, ja, von dem, was sie weiterbringen. Und, genau, sie können es dann rüberbringen. Genau, das heißt, sie sind keine Pädagogen. Sagt man es mal ganz klar, und ich bin auch kein Pädagoge, also ich würde mir auch niemals sagen, ich wäre direkt wirklich Lehrer. Ich habe das einfach mal gemacht und es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber was ich sehr, sehr sehe in unserer Gesellschaft ist, dass der Input letzten Endes ja trotzdem noch derselbe ist, wenn er durch ein Medium gemacht wird. Ich denke, Audio- und Videotechnik sollte so ein Beiwerk, also so eine zusätzliche Informationsquelle sein, aber nicht die Möglichkeiten wegzunehmen, quasi die Informationen, die sonst der Lehrer beibringt, immer weiter nach unten zu bringen. Also natürlich ist es möglich, durch irgendwelche Netzwerke etc. tralala eben Möglichkeiten aufzubauen, dass die Leute sich an den Computer setzen und diese Informationen beigebracht bekommen. Nicht ganz, aber das geht ja genau in deine Richtung, weil genau darum machen das ja die Schulen. Aus dem Grund heraus, weil diese Videos werden nicht von irgendwem gemacht, sondern eben genau von diesen Dozenten, Professoren, bla bla bla bla, die nachher die Folgekurse machen. Also du siehst in diesem Video schon mal grundsätzlich, wie das aufgebaut ist, wie der wirkt und ob er bei dir ankommt. Weil das Problem geht ja noch weiter. Das Problem ist nicht mal, dass jemand, der ein großes Wissen hat, lernen muss, wie man didaktisch das richtig rüberbringt. Das Problem ist auch noch, es hat auch sehr viel mit Sympathie zu tun. Weil wenn da vorne jemand steht, der zwar ein brillanter Pädagoge ist, du ihn einfach, ja, geht nicht, das ist, ja, Sympathie stimmt nicht, dann funktioniert das nicht. Und genau da hast du eben wunderbar die Möglichkeit, das anzusehen, wie das ist. Und es geht nicht um das Zertifikat oder sonst irgendwas. Die Zertifikate, die da ausgestellt werden, die sind anerkannt. Also das sind nicht irgendwelche 0815 Geschichten. Also die Pseudopapiers und so weiter. Das sagt aber, ja, pass auf, aber das sagt ja der Professor, der irgendwelchen Quatsch erzählt. Das ist auch ein Professor, der wird auch an der Schule anerkannt, ja. Nein, Moment, du bekommst ja nicht ein Zertifikat, nur weil du dies angesehen hast. Du musst dir eine Prüfung ablegen, ja? Ah, die machst du vor Ort. Aha, okay. Das ist natürlich... Gleichzeitig sind die Kurse meistens eben auch so gemacht, weil eben nur so One-Way-Unterricht geht ja nicht. Also, dass einer vorne steht, und das ist er ja im Prinzip im Video auch oder im Audio, und erzählt dir was, sondern du musst Fragen stellen können. Das ist ganz wichtig. Ja? Mhm. Und genau da gibt es eben Online-Meetings, die werden zum Teil über Hangout, über Skype, ich kenne diverse Schulen, die machen das sogar in Second Life etc., wo du eben rein kannst, das sind fixe Zeiten, wo sie sagen, dort ist der Prof und dort kannst du Fragen stellen. Und was es auch immer mehr gibt, ist dort eben die Gespräche, auch Qualifikationsgespräche und so weiter. Also wo ein Prof mit dir redet, dir Fragen stellt und so weiter und so fort und dir dann auch eben Feedback gibt und sagt, schau dir nochmal diesen Themenbereich nochmal genauer an, hier scheinst du nicht ganz sattelfest zu sein. Für die Prüfung nachher. Weil das ist ein ganz wichtiger Teil. Und der funktioniert nur so und das kann nur in einem Gespräch stattfinden. Das muss ja der volle Trend sein in der Hinsicht, weil ich habe das vor kurzem, habe ich das bei Google gesehen, also gibt's ja diese Hangouts und Google bringt ja neuerdings, ich weiß nicht, wie diese Option heißt, Hangout noch irgendwas, und da musst du dann Geld dafür bezahlen und kriegst dann das auch, was du hier auch sagst. Also das ist anscheinend der volle Trend momentan, wenn das Google schon erkannt hat. Also in Amerika ist das ein Riesentrend, diese MOOC-Geschichte, also Massive Open Online Courses. Weil ich denke mir, der Hauptvorteil darin ist, es mal abgesehen, Amerika hat natürlich auch ein Distanzproblem und so weiter, aber ich denke mir auch, in Europa würde das funktionieren, aus dem Grund heraus, weil du kannst dir so diverse Kurse über das gleiche Themen von diversen Dozenten anhören. Mhm. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil, so kannst du sie eben auch vergleichen. Ja? Und du kannst einfach mal so in ein Thema reinschnuppern. Weil mir ist es jetzt, ich habe so ziemlich in jedes Thema schon mal reingeschnuppert bei University. Und ich bin da über Themen gestolpert, die ich fand, hey, das ist verdammt interessant, wo mir aber vorher nie die Idee gekommen ist, so etwas überhaupt ernsthaft anzusehen. Und genau um das geht es. Es geht nämlich genau dort um eine breitere Bildung etc. Und wenn du irgendetwas gefunden hast, das dich wirklich packt und sagst, hey, nein, da will ich jetzt weitermachen und da mache ich bis zum Bachelor oder Master, wenn du Lust und Laune dazu hast. Wenn du Lust und Laune dazu hast. Aber so ist es eben eine Möglichkeit. Und gerade für Leute, die eben berufstätig sind und so weiter, da, und das finde ich sehr wichtig, Möglichkeiten zu finden, einfach sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und du bist jetzt quasi Ambassador geworden und bist Botschafter, ja, oder? Und das muss man immer denken, ich habe keinen Vorteil, ich habe einen Nachteil, weil ich verliere meine Schüler. Das stimmt. Von deiner Seite gesehen, ja, das stimmt. Aber wenn du es so siehst, die Leute, die ja so Podcaster sind und dann ihr WordPress dann noch betreuen und das noch verbessern wollen, da gibt es ja jetzt auch Kurse. Also WordPress.de bietet ja jetzt irgendwie Einsteiger- und Profikurse an und das ist wahrscheinlich dann auch so ähnlich aufgebaut, oder? Also so mit diesem Video und so, oder sehe ich das falsch, Rico? Ja, ich habe es eben auch erst gesehen. Ich habe mich zwar schon eingeschrieben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen. Also außer diese Demo-Video. Weil ich fand es vor allem interessant, also über WordPress gibt es ja auf YouTube unheimlich viel. Und ich habe da schon unheimlich viel angeschaut und, Entschuldigung, aber 99% ist absoluter Bullshit, oder? Ich habe mir dieses Demo angeschaut. Das ist eine grobe Einführung über die Maske von WordPress, also eine Administrationsmaske. Fand das sehr gut. Einerseits erklärt er es sehr klar und einfach. Andererseits, was eben auch sehr, was ich ein sehr guter Weg finde, ist, es gibt da so quasi ein, also das Ganze wurde aufgenommen mit einem Live-Chat und er geht auf die Fragen ein von Zusehern. Und da kommen natürlich, und das finde ich sehr wichtig, weil genau dort kommen die Fragen, wo als Dozent, wo du irgendwo, wenn du etwas erklärst, findest du ja dir alles klar, aber genau diese Fragen, die helfen jemand anderen, der zuhört, eben auch, ah ja, genau, und ah ja, ja, um das Ganze zu vertiefen. Und das finde ich, das hat er wunderschön gemacht. Und darum habe ich mir das auch, diesen Kurs jetzt reingezogen. Ich werde mir das in den nächsten Wochen anschauen. Ich bin sehr gespannt dafür, davon. Vor allem, weil es eben direkt von WordPress kommt und in Amerika gibt es schon das länger. Jetzt eben auch auf Deutsch und das finde ich sehr schön und ich finde die Preise auch relativ moderat. Jetzt werden wieder diverse Podcaster ein bisschen wahnsinnig. Dann lass es bleiben. Ich finde sie moderat, nämlich ein Einsteigerkurs für 19 Euro. Das ist günstig. Wo so Themen wie Dashboard, Grundfunktionen, Widgets und so weiter, also das, was man braucht, um einfach WordPress mal so in Basic zu bedienen zu können. Wie viel Material ist das denn so? Das kann ich dir noch nicht sagen, weil ich noch nicht alles habe. Also nächstes Mal kann ich mehr dazu sagen. Dann berichtest du, genau. Und dann gibt's den Profikurs. Das ist dann so quasi der fortgeschrittene Teil. Da geht es dann um Designs, Plugins und fortgeschrittene Tipps und Tricks auf Themes, Themes-Erstellung und so weiter und so fort. Kostet 39 Euro. Finde ich auch noch okay. Man kann auch beide Kurse haben von vornherein und das kostet 47 Euro und dann hat man gerade beides. Und das finde ich sehr praktisch und wer sich das interessiert und mit sich sein WordPress-Wissen festigen will, findet bei uns an den Shownotes den Demo-Video und auch den Link, wo man das Ganze buchen kann. Und ja, in ein, zwei Wochen werde ich auch mehr dazu sagen können. Das ist interessant, weil ich finde, wenn du das heutzutage so irgendwelche Schulungen dir buchst, egal wo das ist, da zahlst du dann schon deutlich mehr. Also ich kenne so zwischen 300 bis 800 Euro oder Franken oder sowas, da kommt einiges zusammen. Also das ist schon fairer Preis eigentlich. Mhm. Ja. und eben von WordPress direkt gegeben. Also das heißt eben auch, sie haben auch kontrolliert, gehe ich jetzt mal davon aus, hoffe ich, kann ich erst sagen, wie ich es gesehen habe, dass da eben auch kein Schnickschnack erzählt wird. Und wenn ich eben andere YouTube-Videos, die zwar gratis sind, wo ich aber finde, nee, also Leute, wenn du das genau so machst, dann fliegst du aber grausam auf die Schnauze. Und so etwas, wer das eben nicht weiß, der glaubt das und macht das genauso, wie das dort erklärt wird. Und das ist schlimm. Ja, ich glaube, ich muss da, was, Breaking News sage ich nur, Breaking News, Stichwort, es gibt ja Podcaster, die sollen ja noch mit Skype aufnehmen. Und also habe ich früher auch gemacht, bis ich dann irgendwie doch Mumble und andere Systeme entdeckt habe, die es da noch gibt. Aber für Leute, die haben irgendwie Mitte Oktober hat ja Microsoft ja da geschrieben, dass sie die API-Anbindung irgendwie kappen möchten für Drittanbieter. Und das geht jetzt anscheinend irgendwie dann, gibt's da Probleme. Und jetzt haben sie irgendwie vor kurzem am 6. November irgendwie zurückgerudert. Das heißt, die Leute, die da schon irgendwie Mumble und Teamspeak sich mal genauer angeschaut haben, das soll jetzt irgendwie alles trotzdem noch funktionieren. Warum das Ganze? Warum wollte Microsoft da die API abkappen? Warum? Weiß das jemand? Das kann wohl niemand nachvollziehen. Die schneiden sich ja ins eigene Fleisch eigentlich. Also so viel ich kapiert habe, ging das irgendwo, also sie wollen ja Skype auch irgendwie in die Cloud bringen. Ja, Xbox One. Wieso, warum, in weiß ich nicht. Xbox One ist ja jetzt dann integriert, ja, ne? Und aus diesem Grund haben sie begründet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben diese API weg muss, ursprünglich. So ein bisschen wie Twitter, ne? Ja. Und das wäre natürlich jetzt gerade für die Podcaster eine kleinere Katastrophe. Weil sehr viel nehmen natürlich so mit von Pamela bis Hindenburg. Also da gibt es eine Unmenge von Tools und Schnittstellen und so weiter, die eben genau diese API brauchen. Das hätte alles nicht mehr funktioniert. Das ging ja so weit, dass der CEO von Hindenburg zum Beispiel ein Mail an alle Kunden rausließ, mit einer Anleitung, wie man verhindert, dass Skype überhaupt noch geupdatet wird, damit die Funktion in Hindenburg weiter genutzt werden kann. Was natürlich auch kompletter Schwachsinn ist, weil wenn die API weg ist, bringt dir das alte Zeug auch nichts mehr. Ja, ja, klar. Irgendwann ist es mal so veraltet, dass es das Ding nicht mehr bringt. Oder das wäre eine Übergangssituation für, was weiß ich, ein paar Monate gewesen. Und dann wäre es natürlich auch vorbei gewesen. Weil dann hättest du mit dem anderen ja nicht mehr connecten können, weil der auf einer ganz neuen Version ist. Und wo man halt mal wieder sieht, wenn man halt eine gute Idee, also ich finde Hindenburg an sich von der Produktion her jetzt nicht schlecht oder so, aber wo man halt wirklich mal wieder sieht, wenn man sich eben auf ein anderes System verlässt, muss man eben doppelt brocken. Wo ich mir halt schon lange einfach frage, wenn da doch die Programmierer sitzen, warum machen die da nicht einfach mal eine Software, die direkt dafür geeicht ist? Also, ja gut, also der Vorteil an Skype ist natürlich einfach, dass es banal ist und jeder hat. Das ist natürlich schon ein wesentlicher Vorteil und das ist ja auch der Grund, wieso dass ich ab und zu auch wieder auf Skype zurückgreife, auch wenn ich das nicht gerne mache. Weil einfach das Gegenüber, wenn du irgendwer interviewst, Skype haben die meisten. Das ist einfach der Vorteil. Oder? Und bei Hindenburg ist es ja auch nur so, dass in der Pro-Version dieses Skype-Schnittstelle drin ist und dort, und das finde ich auch sehr schön, extrem gut funktioniert. Also du klickst das Ding einfach an und sagst so, zack, peng, jetzt Skype-Aufnahme und dann hast du den auf dem zweiten Kanal und das ist praktisch. Und zwar nicht wie da diverse Tools machen, du hast es dann auf dem linken, auf dem rechten und dann musst du das zuerst noch korrigieren und so weiter, sondern gleich richtig. Ja? Also ich finde das ein sehr guter Dienst. Aber gut, anyway, am 6. November ging eben von Microsoft raus, dass diese API jetzt nicht gelöscht wird im Moment. Und das führte natürlich erst recht zu einem riesen Twitter-Diskussion. Haben wahrscheinlich einige mitbekommen. Was heißt das? Weil Microsoft ist ja immer so mit ihrer Formulierung so absolut klar. So bis auf Weiteres. Was heißt das? Ja, müssen sie jetzt all die Tools-Hersteller sich etwas Neues überlegen oder nicht? Ich gehe wahrscheinlich mit MC-konform. Ja, geht weg von diesem Skype, weil es gehört Microsoft. Kommt in die Pod-WG. Ja, viel besser. Oder Mumble oder andere Systeme verwenden, die dann Pod-WG auch bedienen können. Also muss jeder für sich selber wissen. Also ich denke mal, Skype hat Vor- wie Nachteile und alle anderen haben auch irgendwelche Vor- wie Nachteile. Aber wenn du natürlich abhängig bist, das wird schwierig. Das geht gar nicht eigentlich. Ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt durch diesen Schock, der da diverse Plugin-Hersteller bekommen haben, natürlich diese Plugin-Hersteller sich etwas anfangen zu überlegen und eben vielleicht Schnittstelle zu Mumble und Teamspeak konstruieren oder eben selbst etwas konstruieren, was auch immer. Also weil die müssen sich jetzt etwas überlegen und vielleicht war das einfach auch ein guter Weckruf. Also du meinst vom Schock Skype zum nächsten Schock. Ich habe da noch was, ein absoluter Schock. Also ja, wie soll ich sagen, also die Hörsuppe hat uns gefeatured. Cool, oder? Jetzt gibt es keinen Grund mehr weiterzumachen, weil noch einen höheren Status als von der Hörsuppe gefeatured werden, das können wir ja nicht mehr erreichen. Also du meinst, wir können jetzt aufhören? Ja, was wollen wir denn jetzt noch? Wir sind jetzt ganz oben, jetzt kannst du nur noch bergab gehen in alle Richtungen. Yippie! Genau. Nee, ich denke mal, Steigerungen sind wir da. Also wir leben uns doch langsam ein und langsam ja, hat man sich so ein bisschen gern und immer mehr und dann wird's immer besser, oder? Ja, heute sagte mir jemand, was die Steigerung sein könnte, auf was wir hinarbeiten könnten. Ah. Der Eintrag in Wikipedia. Tja, das ist natürlich... Das ist doch keine Steigerung. Das wäre doch ein sehr großes Ziel. Also dann wissen wir, was wir die nächsten 10 Jahre tun. Ach so, Quatsch. Es dauert 10 Minuten, da habe ich das eingetragen. Ja, aber das ist ja der Punkt. Aber es war toll, auf jeden Fall, dass Hörsuppe uns auch mal gefeatured hat. Es war zwar heute schon wieder weg, aber ja, immerhin 2-3 Tage war es da. Wir haben Beweisfotos. Wir haben Beweisfotos, richtig. Also wir sind nicht zu schnell gefahren. Ist okay, ne? Auch wenn er beim letzten Magazin, beim vorletzten Magazin, das er rausgebracht hat, leider das Pottwichteln total vergessen hat. Schade. Ja, das ist ja jetzt vorbei, ne? Also jedenfalls die Anmeldung. Ja, die Anmeldung ist geschlossen. Das heißt, jetzt geht's los am Auslosen und dann verteilen und dann dürfen alle fleißig da neue, coole, spannende Podcasts produzieren. Ist bei uns jemand in der Runde dabei, der da mitmacht? Irgendwie, also so Stichwort, ja gut, Orga-Team, ne? Lässt grüßen, ne? Also ich mache auf jeden Fall mit und ich bin gespannt, ob ich einen großen Team-Podcast habe, dann hinterher. Was? Dass ich da 3-4 Stimmen imitieren muss oder irgendwie sowas. Ja, was magst du dann, wenn du jetzt sag mal, du hast jetzt, keine Ahnung, irgendwie die und die Show und das sind irgendwie 6-7 Leute dabei, dann hast du doch die B-Karte oder so gezogen oder wie? Ach, nein, das ist mir egal. Lass kommen, ich gucke mal. Ich mach das Beste draus. Mhm. Was in meiner Macht steht, ja. Thorsten, du hast am letzten Donnerstag kein Real-Life-Radio gehört, ne? Also ich habe kurz reingehört. Also ich habe die Folge, die von Raiden gehört. Die war cool. Also das war, weil ich dachte, gut, ja. Wie kannst du das rüberbringen? Weil das ist schwierig, verdammt schwierig. Aber das war ja Hoxilla, war das, ja? Und die haben das wirklich, also... gut hingekriegt, muss ich sagen. Das war super, ja. Also, es geht anscheinend. Ja. Ja, aber es werden Stimmen laut, dass sogar Leute vom Ogger-Team mitmachen wollen. Sauerei, das geht doch nicht. Nee. Nee. Nee. Da haben wir uns nämlich gleich was überlegt. Ne? Und was denn? Ja, wir waren gleich radikal und nehmen den Leuten einfach die Rechte weg. Ne? Also wäre ja gemein, wenn die jetzt irgendwie mitmachen und dann verraten sie noch, wer hier wen und nee. Ne? Aha, das heißt, ihr habt mir die Rechte jetzt weggenommen. Wir haben dich mundtot gemacht. Oh nee, oh Menno. Ja, aber ich habe mich doch versucht, da heimlich reinzuschleichen in die Liste, aber habt ihr das wirklich dann gemerkt? Oh nee. Too late. Ja gut, dann, tja, habt ihr ein Orga-Team-Mitglied weniger? Nee. Nicht? Also, es gibt ja einerseits die Administratoren, die eben diese Files hin und her schieben müssen. Aha, also die Schwerstarbeit. Aha. die Schwerstarbeit. Und nachher gibt's ja immer noch die ganzen Texte, dann die ganze Kommunikation mit den Leuten, die ganzen Twitter-Meldungen, die da reinkommen, weil wir stellen ja wieder mal fest, Podcaster sind sowas von kommunikationsfreudig und müssen alles zehnmal nachfragen. Aber okay, es macht Spaß. Nein, das Frustrierende am Ganzen, also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist jetzt während der ganzen Anmeldephase. Ich habe mir es schlimmer vorgestellt, die Arbeit. Das Problem fand ich aber noch nicht mal irgendwo allen Leuten hinterher zu mailen und finden, hey, können wir bitte noch einen Link haben? Können wir bitte, dein Zip-File funktioniert nicht? Und was weiß ich, was man da alles falsch machen kann? Sondern das Schlimmste fand ich eigentlich, ich sah ja immer in der Tabelle, aha, jetzt hat sich jemand neu eingemeldet. Und dann habe ich am Anfang den Fehler gemacht und habe darauf geklickt. Mhm. Und dann waren ja da die Webseite mit den Folgen. Und dann konnte ich natürlich nicht widerstehen, auf Play zu drücken. Und dann war klar, dann war wieder eine Stunde weg. Ich war fasziniert, wie viele Podcasts da dabei sind, von denen habe ich im Leben noch nie gehört. Und ich habe mir jetzt bereits 8 neu im Podcatcher reingeschmissen. Und 2 sind radikal auf dem Weg, meine absoluten Lieblinge zu werden. In die Top 10. Ich sage noch nicht wer, aber dadurch habe ich herausgefunden, es ist ideal nachher in der Zukunft. Für die nächsten 10 Folgen weiß ich, was ich in den Highlights jeder Seite vorstellen kann. Tja, das ist gut. Das heißt, du möchtest jetzt gleich noch was vorstellen, weil wir sind ja irgendwie mit der Runde fertig und dann können wir die Highlights ja jetzt nahtlos irgendwie da anschließen. Ja, ein kleines Ding möchte ich noch zum Pottwichteln sagen, was mir sehr am Herzen liegt, ist nämlich, wir müssen einen Podcast ablehnen. Wieso? Weil das war jemand, der hat uns eine MP3-Datei geliefert. Der Podcast heißt Krimskramskiste. Leute, ihr müsst nicht suchen nach Krimskramskiste, weil das Problem ist, es gibt noch keine Webseite. Und es ist erst eine Folge produziert. Nee. Was? Nee. Hast du dir die Sendung angehört? Da gibt's relativ viele schon. Ja, wo sind sie? Ja, das ist halt die Frage. Wo ist die Webseite? Darum haben wir ihn abgelehnt. Und ich habe das, also ich habe mir sicher 3 Stunden Gedanken darüber gemacht. Und darum möchte ich das nochmal betonen. Lieber Nick, ich finde deinen Podcast absolut sensationell. Unbedingt weiter so. Bitte mach so schnell wie möglich eine Webseite, dass du 2014 dabei bist. Unbedingt mach weiter. Wollte ich einfach gesagt haben. Das ist ja keine Sache in der heutigen Zeit, irgendwie WordPress.com, irgendwie kurz mal klick, klick und dann hat man das ja. Tja, dann würde ich sagen, Rico, Highlights, hast du welche? Ja, jede Menge, aber ich habe nur 1 mitgebracht. Oh, nur 1. Ja gut, dann halt nur 1. Und 1, das noch nicht mal beim Pottwichteln mitmacht. Was ich sehr frustrierend finde, aber... Umso besser. Also, dann mach mal. Nein, mein Highlight war absolut das Sendungsbewusstsein. Das ist von Mirko Blitz gemacht und er war auch am Podlove Podcaster Workshop. Und ich habe das Sendungsbewusstsein vorher nicht gekannt. Kunststück, weil er hat bis jetzt 2 Folgen gemacht. Es ist also ein Interview-Podcast, wo er sich sehr intensiv und lange mit den Leuten spricht. Und zwar sehr spannend und interessant. Das erste Gespräch war mit Claudia Krell. Kennt jeder, die Frau von WikiGeeks. Unbedingt anhören. Es ist nämlich wirklich sehr spannend, mal Claudia von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Auch was sie so über die WikiGeeks-Produktion denkt und wie das so abläuft und ihre Gefühle dazu und so weiter und so fort. Ich fand das extrem unterhaltsam. Ich habe ihn bereits 2 gehört. Und das zweite Interview war mit Katrin Rönnicke. Sie war ebenfalls am Podlove Podcaster Workshop. Da, ich habe sie dort getroffen, auch das ein bisschen ein politischeres Gespräch, auch unbedingt anhören, sind 2 relativ lange Aufnahmen, aber sehr wichtig, sehr spannend, unbedingt. Also es ist bei mir auch ein Podcast, der in die Top Tens meines Podcatchers kommt. Mirko, unbedingt weiter so. Bin sehr gespannt auf weitere Podcasts. Und was hatte MC in seiner Top Ten Liste aktuell so stehen? Ich? Ja, du. Ich habe einen Podcast, der sich um Audiotechnik dreht, sprich eben auch um Musik, aber nicht nur. Und der wird unter anderem gemacht von Bonnie Stöff und Matthias Fromm. Finde ich sehr, sehr interessant. Da geht es eben um Töne, um Klänge, um Geräusche, um die Gerätschaften, die man so benötigt quasi, um mit Tontechnik einherzuwerden. Von der Post-Production bis zum gesamten Herausfallen eines Musikstücks oder ähnlichen. Und haben jetzt bis jetzt noch nicht so ganz so viele Podcast gemacht, kommt jetzt jeden Monat einer und so weiter. Den würde ich ganz gerne featuren, da habe ich mich jetzt mal durchgehört und finde ich sehr, sehr hübsch. Kann man sich unbedingt mal anhören, wer sich damit Audiotechnik so ein bisschen beschäftigt. Okay, gut. Und unser Bobson Bob, was hat denn der so aktuell in seiner Liste? Ja, also ich habe mal den Delamar Podcast rausgesucht. Den höre ich also schon seit Jahren mittlerweile. Und jeder, der mit Musik zu tun hat oder Audiotechnik interessiert ist, der sollte sich das mal anhören. Also da gibt's Tipps und Tricks in allen Bereichen. Jetzt in der aktuellen Folge haben sie zum Beispiel über Facebook gesprochen und was man da so machen sollte oder lieber nicht machen sollte, um seine Band oder seine Musik bekannt zu machen. Und ja, sonst geht's halt über Aufnahmetools, dann wird über Mikrofone gesprochen, über Marketing auch, über Aufnahmeräume, wie man die gestalten kann. Und ja, echt ein interessanter Podcast für Musiker und Musikbegeisterte, mit deren Worten gesagt. Cool. Ja, ich habe da auch noch einen irgendwie in meiner Liste. Ich bin momentan, die letzten paar Monate hatte ich extrem wenig Zeit, irgendwelche Podcasts anzuhören und da bin ich irgendwie den Spielerveteran-Podcast, der von Anatol Boris Heinig und Jörg und Winnie produziert wird, etwas untreu geblieben, untreu geworden. Aber die haben in den letzten Monaten auch extrem wenig produziert, weil sehr viel, besonders Boris, Microsoft-mäßig irgendwie unterwegs war, wegen Windows und so. Und der ist jedenfalls zu empfehlen für die Leute, die früher so ein bisschen die Happy Computer, Powerplay und PC Player gelesen haben. Also das sind die alten Veteranen der Spielezunft, die sich da immer eigentlich einmal im Monat treffen, um über aktuelle und alte Themen in den Spielsachen zu reden. Und das ist einfach lustig, sich da so eine Stunde oder zwei Stunden mal hinzusetzen und zuzuhören, wie die denn so die aktuellen Entwicklungen in der Spieleszene so finden. Das ist eigentlich ein netter Podcast und spannend, auch immer, wenn immer technische Probleme sind. Das ist irgendwie lustig, finde ich. Ja, sind wir jetzt schon fertig? Na, das hoffen wir doch. Fix und fertig. Oh, ich hab schon Rücken. Ah. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei der tollen Runde beim MC. Ja, ich bedanke mich bei dir für die Moderation. Bitte, bitte. Und natürlich auch bei den Hörern, ne? Ganz wichtig. Genau, und beim Rico. Ich bedanke mich bei den Mitpodcastern und ich wünsche allen Hörern weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Und das macht wahrscheinlich, und das möchte wahrscheinlich Bobs und Bob auch, oder? Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen bei dir, dass du uns so schön hier durchgeführt hast. War mal richtig angenehm und ruhig heute. Ja, ich war der Blindenhund. Einer muss ja, ne? Ja, bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und dass die Hörer dabei sind. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Magazin von PodUnion, die Podcast-Community.